die Kirche weiß in ihrem Glaubensbewusstsein, dass auch der Geist zu ihr selbst gehört, dass er für sie unersetzlich ist. Sie lehrt ausdrücklich, dass zur Kirche nicht nur das Amt, die Institution, die Überlieferung, die immer gleichbleibenden Normen und so das Geplante, das Voraussehbare gehöre. Die Kirche weiß, dass das Unerwartete und Unberechenbare ihrer eigenen Geschichte nicht nur die von außen an sie herankommende, unübersehbare Situation ist, die sie mit ihren Prinzipien, die immer gleich bleiben, bewältigt. Die Kirche weiß, dass in ihr eigenes innerstes Wesen der Geist Gottes eingestiftet ist, der lebendige Geist, der jetzt noch waltet und treibt, der sich also nie adäquat schon übersetzt hat und in die Verfügung der Kirche gegeben hat durch das, was wir Amt und Prinzipien, Sakramente und Lehre nennen. Pius XII. Hat ausdrücklich erklärt, dass nicht nur das Institutionelle, sondern auch das Charismatische zum Wesen der Kirche gehört. Diese Charismatiker sind nach Pius XII. Nicht nur gegeben in den Trägern des Amtes, noch sind sie nur Befehlsempfänger. Sie können durchaus solche Menschen sein, durch deren Gnadengaben Christus seine Kirche unmittelbar leitet und bewegt, so sehr diese Charismatiker und ihre Charismen in Ordnung leben müssen, so wenig sie aus jener Kirche ausbrechen dürfen, die auch, aber nicht nur, eine Kirche des Amtes ist. Dieses Wissen ist da, aber es ist oft ein bloß theoretisches Wissen, das selbst keine charismatische Kraft hat. Dies ist nicht einfach nur Schuld, Eigensinn, Verkalkung. Es gibt andere und drängendere Gründe für diese Unwirksamkeit der Wahrheit vom Geist und seinen Charismen in der Kirche. Zunächst einmal, man könnte sagen, die alte Kirche des Paulus hatte es in dieser Hinsicht leicht. Die Gemeinden waren klein, lebten auf einer sozial einfachen und übersehbaren Stufe. Auch das Ungeplante und Unvorhergesehene war und blieb eingefangen in einer doch auch wieder vertrauten und übersehbaren Welt. Heute aber leben wir im Zeitalter einer industriellen Massengesellschaft, einer sich vereinheitlichenden Geschichte aller Völker in unmittelbarer, freundlicher oder feindlicher, aber sehr realer Kommunikation untereinander, in einem Zeitalter der Automation, der Kybernetik, des schon neurotisch werdenden Sicherheitsbedürfnisses, der Gesellschaft, in der die Alten einen viel höheren Prozentsatz der Menschen bilden als in früheren Zeiten, in einem Zeitalter der Steuerung der Bedürfnisse und Meinungen der Massen, des ungeheuren Wachstums des Apparates in der Gesellschaft, der durch die zuerst erwähnten Umstände eben doch großenteils unvermeidlich ist. Diese und ähnliche Momente der heutigen Situation sind nicht nur solche der profanen, sondern auch der kirchlichen Gesellschaft. Und sie sind zunächst einmal allem Charismatischen feindlich. Sie bewirken nämlich, dass zunächst einmal nur das Geplante wirksam zu sein scheint, dass nur die Macht der Masse Aussicht auf Erfolg hat, dass das Leben auch der Einzelnen immer mehr abhängig wird von den großen gesellschaftlichen Institutionen des Staates, des Amtes, der Organisationen, der Verwaltung, von deren Amtsstellen, Jahresplänen, Subventionen, mithilfe des propagandistischen Apparats. Wenn wir ehrlich sind, ist diese Gefahr der heutigen Zeit unweigerlich auch eine Gefahr in der Kirche. Wir sagen, wir seien ins Zeitalter der Weltkirche eingetreten. Richtig. Aber damit doch auch in das Zeitalter, in dem jede regionale Regung in der Kirche schon fast unweigerlich unter den Augen der Gesamtkirche geschieht, abhängig wird vom gesamtkirchlichen Apparat nach seinen wirklichen oder vermeintlichen Auswirkungen auf andere Länder und kirchliche Regionen beurteilt wird, in Gefahr ist, nur dann ernst genommen zu werden, wenn es sehr rasch auch in der kirchlichen Weltöffentlichkeit sich ein Prestige erobert. Und diese Gefahr für das Charismatische in der Kirche, die von der äußeren Situation her droht, wird verstärkt durch die innerkirchliche Situation. Denn diese ist auch heute noch die Situation, leider auch heute noch, der Abwehr gegen die Kirche bedrohenden Mächte von außen, der Parole der parteihaft gedachten Einheit und Geschlossenheit, des Geistes, der ein wenig zu rasch und eindeutig die Glaubenslehre vom Primat des Papstes in der Kirche als dem Band der Einheit und Garantie der Wahrheit sich objektivieren lässt in einem nicht unerheblichen römischen Zentralismus der kirchlichen Bürokratie, der Regelung von allem und jedem durch die kirchlichen Zentralministerien. Das Wissen um die charismatische Struktur der Kirche ist da, wird von niemandem geleugnet und ist doch durch die heutigen Umstände in Theorie und Praxis in der Kirche und um die Kirche bedroht. Infolgedessen liegt die Frage schwer auf uns: Wie machen wir es, dass wir den Geist nicht auslöschen? Das ist eine dunkle und schwere Frage. Wenn man meinen könnte, sie sei leicht zu beantworten, wäre sie keine. Ihre wirkliche Beantwortung, die letztlich durch das instinktsichere christliche Leben und grundsätzlich nicht durch die reflexe Theorie allein geschehen kann, ist selbst schon ein Stück des Wehens und Waltens des Geistes, der selbst bewirkt, dass er nicht ausgelöscht wird. Und darum kann der arme und stotternde Schulmeister zu dieser eigentlichen Frage nur weniges und kümmerliches sagen. Und was er sagt, ist in dem, was direkt gesagt werden kann, auch wieder nur ein Teil jener theoretischen Aussagen, von denen gesagt wird, dass sie den Geist, seine Macht und seine unableitbare und unerzwingbare Gnade nicht ersetzen können. Und nur unter diesen Vorbehalten wird richtig verstanden, was hier bescheiden gesagt wird. Das Erste, was getan, was zu Herzen genommen werden müsste, wäre die Sorge, es könne der Geist ausgelöscht werden. Der Geist kann ausgelöscht werden, wenn nicht ganz in der Kirche, so doch so weit und so schrecklich, dass wir jenes Gericht fürchten müssen, das beim Hause Gottes anfängt. Und darum muss uns alle die Sorge quälen, dass wir es sein könnten, die den Geist auslöschen. Ihn auslöschen durch den Hochmut der Besserwisserei, durch die Herzensträgheit, durch die Feigheit, durch die Unbelehrbarkeit, mit denen wir neuen Impulsen, neuem Drängen in der Kirche begegnen. Wie vieles wäre anders, wenn man dem Neuen nicht so oft entgegentreten würde, mit der überlegenen Selbstsicherheit, mit einem Konservativismus, der nicht Gottes Ehre und Lehre und Stiftung in der Kirche verteidigt, sondern sich selbst, die alte Gewohnheit, das Übliche, das schon Gewohnte, dass man leben kann ohne den Schmerz der täglich neuen Metanoia. Wenn man aber brennend empfände, dass man auch gerichtet werden kann für seine Unterlassungen, für seine diffuse, anonyme Herzenshärte und Trägheit, für seinen schuldhaften Mangel an schöpferischer Fantasie und an Mut zu kühnem, dann würde man sicher hellhöriger, vorsichtiger, zuvorkommender achten auf die leiseste Möglichkeit, dass sich irgendwo der Geist regt, der nicht schon in den amtlichen Formeln und Maximen der Kirche und ihrer amtlichen Stellen eingegangen ist. dann würde man sehnsüchtig ausschauen, ob nicht Charismen sich melden, für die wir erst einen Blick und ein Gespür uns erwerben müssen. Dann würde man auch die Charismen, die der Geist mitteilen will, nicht vor die Alternative stellen, der wir doch auch unser eigenes Leben und Tun nicht aussetzen. Vor die Alternative nichts Menschliches, nichts noch Ungeklärtes zu haben. Denn dies ist nicht möglich, weil auch das Feuer des Heiligen Geistes brennt aus dem Dornbusch unseres menschlichen und auch zu menschlichen heraus. Das zweite ist der Mut zum Wagnis. Es sei erlaubt, das schon oft Gesagte nochmals zu wiederholen. Wir leben in einer Zeit, wo es einfach notwendig ist, im Mut zum Neuen und Unerprobten bis zur äußersten Grenze zu gehen, bis dorthin, wo es für eine christliche Lehre und ein christliches Gewissen eindeutig und indiskutabel eine Möglichkeit, noch weiter zu gehen, einfach nicht mehr gibt. Mir will scheinen, der heute einzige im praktischen Handeln der Kirche erlaubte Tutsiorismus ist der Tutsiorismus des Wagnisses. Wir dürfen heute nicht eigentlich bei der Lösung von echten Problemen fragen, wie weit muss ich gehen, weil es einfach von der Situation her erzwungen wird, wenigstens so weit zu gehen, sondern wir müssten fragen, wie weit darf man unter Ausnützung aller theologischen und pastoralen Möglichkeiten gehen, weil die Lage des Reiches Gottes sicher so ist, dass wir das Äußerste wagen müssen, um zu bestehen, so wie es Gott von uns verlangt. Wir dürfen in ökumenischen Fragen zum Beispiel nicht fragen, was müssen wir den getrennten Brüdern zugestehen, sondern wie schöpfen wir alle nur denkbaren, von unserem christlich-katholischen Gewissen nur irgendwie denkbaren Möglichkeiten eines Entgegenkommens aus, mutig und unbekümmert, weil wir es uns heute einfach nicht mehr leisten können, da weniger zu tun, um der Einheit der Christen wenigstens näher zu kommen. Es will mir scheinen, wenn in diesen und vielen anderen Fragen dieser Tutsiorismus angewendet würde, das heißt, man von der Überzeugung als Imperativ für unsere Stunde, nicht als immer gültiges Prinzip für alle Zeiten ausginge, dass das Sicherste heute das Wagemutigste sei und die beste Chance, alles oder einiges zu gewinnen, nicht die Vorsicht, sondern der kühne Wagemut sei, dann würde sich doch wohl manche Überlegung in der Kirche anders gestalten. Soll der Geist nicht ausgelöscht werden, dann bedarf es einer richtigen und mutigen Interpretation des kirchlichen Gehorsams. Dieser ist eine heilige Tugend. Der Geist Christi in der Kirche weist sich aus im Gehorsam vor dem Amt in der Kirche. Es gibt keinen echten Geist Christi, der aus der Kirche der Bischöfe, des Papstes, des Amtes hinausführt. Aber wenn es wahr ist, dass der Geist Gottes in der Kirche nicht nur durch das Amt, sondern auch durch die Unbeamteten von ihnen her und auf das Amt zuwirkt, dann haben die Menschen, denen Gott die Gnade und die Last des Charismas schenkt, und es wäre besser, es würden sich mehr Leute in der Kirche zutrauen, dass der Geist ihnen solchen Empfang zutrauen könnte, auch das Recht und die Pflicht, sich nicht einfach hinter ein stummes und im Grunde bequemes, gar nicht wirklich demütiges Parieren zu verstecken, sondern zu sprechen, zu rufen, ihre Meinung, die durchaus die des Geistes Gottes sein kann, auch vor dem Amt der Kirche kundzutun, immer aufs Neue, auch wenn sie lästig fallen, auch wenn es oben nicht genehm ist, auch wenn sie das Leid des Charismas zu tragen haben, Verkennung, vielleicht sogar Maßregelung. Nicht dort, wo die amtliche Maschinerie der Kirche reibungslos und leise läuft, nicht dort, wo ein totalitäres Regime exerziert würde, ist der Geist des wahren Gehorsams, sondern wo mitten im gemeinsamen Kampf um den Willen Gottes vom Amt das nicht amtliche Walten des Geistes respektiert und vom Charismatiker in Treue zum eigenen Auftrag das Amt gehorsam respektiert wird und Gott und er allein aus diesem notwendigen Antagonismus und Pluralismus der Geister und Aufgaben und Dienstleistungen in der Kirche die eine Kirche und ihre wahre, von Gott gewollte Geschichte auferbaut, die auch anders aussieht als die, wie sie in den amtlichen Plänen des kirchlichen Amtes ausgedacht worden ist, mit Recht und Pflicht schuldig geplant war. Zu den Voraussetzungen für das Lebendigwerden des Geistes gehört auch der Mut zu diesem unvermeidlichen Antagonismus in der Kirche. Die Kirche ist nicht so ein Herz und eine Seele, dass es in ihr keinen Kampf, kein Leid des gegenseitigen Nichtverstehens geben dürfe. Es gibt wirklich viele Charismen in der Kirche und keiner hat alle und keinem ist eine Verwaltung aller Charismen aufgetragen. Denn selbst die Sorge um die Einheit des Glaubens und der Liebe, die das eine Amt in der Kirche hat, bedeutet keine eigentliche Verwaltung aller Charismen durch die amtliche Kirche. Nein, wir Christen werden und sollen in vielem verschiedener Meinung sein. Wir sollen verschiedene Tendenzen haben. Es braucht nicht jedes jedem positiv zu passen. Liebe, die auf Uniformität aufbauen würde, wäre leicht. In der Kirche aber soll der Geist der Liebe herrschen, die die vielen und verschieden bleibenden Gaben zu einer Einheit bindet. Der Liebe, die den anderen auch noch annimmt und gelten lässt, wo man ihn nicht mehr versteht. Das Prinzip, das mit der Liebe der Kirche in ihrem Handeln mitgegeben ist, besagt, dass jeder in der Kirche seinem Geist folgen dürfe, solange nicht sicher feststeht, dass er einem Ungeist nachgibt, dass also seine Rechtgläubigkeit, seine Freiheit, sein guter Wille vorauszusetzen seien bis zum wirklichen Beweis des Gegenteils und nicht umgekehrt. Mag auch dies Urteil darüber, ob dieser Beweis im Einzelfall erbracht sei, wiederum beim Amt und nicht einfach beim Beurteilten selbst liegen, so hat eben doch das Amt die heilige Pflicht, über die es am Tage des Gerichtes Rechenschaft ablegen muss, selbst demütig und kritisch zu prüfen, ob ein solcher Beweis wirklich vorliegt oder ob es voreilig, eigensinnig und nach dem Maßstab des eigenen Geistes und der bloß eigenen Gabe urteilt. Geduld, Toleranz, gewähren lassen des Andern, solange das Verkehrte seines Handelns nicht sicher nachgewiesen ist, nicht umgekehrt Verbot aller Eigenregung, bis deren Rechtmäßigkeit formell nachgewiesen ist, wobei der Untergebene die Beweislast hätte, sind spezifisch kirchliche Tugenden, die aus dem Wesen der Kirche, die kein totalitäres System ist, erfließen und Voraussetzungen dafür sind, dass der Geist nicht ausgelöscht wird. Es ist eine christliche Tugend und nicht Gleichgültigkeit gegen das kirchliche Amt, wenn man diese Tugenden beim kirchlichen Amt voraussetzt und dementsprechend handelt. Man darf den unvermeidlichen Antagonismus in der Kirche voraussetzen, weil er nach dem Willen Gottes, dem Wesen der Kirche, mitgegeben ist. Man braucht also nicht zu allem und jedem ein positives Einverständnis ausdrücklicher Art von Seiten des kirchlichen Amtes, um sagen zu dürfen, auch wir haben den Geist Christi. Wenn jemand aus dem Gesagten den Schluss zöge, man müsse alles und jedes in der Kirche gehen lassen, es könne eigentlich keiner den Mut haben, sich einer anderen Tendenz in der Kirche zu widersetzen, vor ihr zu warnen, sie zu echtem und ernstem Kampf herauszufordern, dann hat er das Gesagte missverstanden. Denn durch eine solche Auffassung würde ja gerade geleugnet, dass die verschiedenen Antriebe, Tendenzen und Charismen, wo sie echt sind, sich wirklich in der einen Kirche entfalten, also das Gegengewicht der anderen wirklich erfahren müssen. Ein solcher würde überdies behaupten, es könne keine Tendenz in der Kirche auftreten, außer der Gabe des Geistes von oben. Das ist aber falsch. Eine solche a priorische Immunität gegen Anfälligkeit vom Geist der Welt her haben sowohl die Gläubigen im Allgemeinen wie auch die Träger des Amtes nicht. Man muss also den Mut haben können, der ja gerade das einem bestimmten Glied der Kirche verliehene Charisma sein kann, ein Nein in der Kirche zu sagen, aufzustehen gegen bestimmte Strömungen und Geister, und zwar auch schon, bevor das Amt selbst alarmiert worden ist, da ja ein solches Nein das Mittel sein kann, das Amt zu seiner Tätigkeit anzuregen. Aber eben dieser Mut zu einem Antagonismus in der Kirche, zu einem echten Pluralismus der Gaben und Charismen, der Aufgaben und Funktionen, entgiftet den immer unvermeidlich auch in der Kirche gegebenen Kampf der Tendenzen und macht ihn zu einem Ringen der Liebe und entbindet den Geist, der sonst ausgelöscht würde. Und weiter gehört zu den Voraussetzungen dafür, dass der Geist in der Kirche nicht ausgelöscht werde, die Überzeugung oben und unten in der Kirche, dass es in der Kirche nicht nur Regungen gibt und geben darf, die von der amtlichen höheren Instanz veranlasst sein müssten, um legitim zu sein. Das Amt in der Kirche darf sich nicht wundern oder darüber unwillig sein, wenn sich ein Leben des Geistes regt, bevor es in den Ministerien der Kirche geplant worden ist. Und die Gläubigen dürfen nicht meinen, sie hätten bestimmt nichts zu tun, bevor von oben ein Befehl heruntergereicht wird. Es gibt Taten, die Gott will, vom Gewissen des Einzelnen verlangt, auch bevor das Startzeichen vom Amt gegeben ist, und zwar in Richtungen, die nicht schon amtlich positiv gebilligt und festgelegt sind. Man müsste einmal von diesem Charismatischen in der Kirche her das Recht der kanonischen Billigkeit und der legitimen Gewohnheit contra oder präterlegem durchdenken. Mit solchen Begriffen spart die Kanonistik nicht nur einen legitimen Raum für eine menschlich sinnvolle Rechtsentwicklung aus, sondern auch für den Antrieb des Geistes. Die Befehlsgewalt der Kirche muss also bei sich das Bewusstsein pflegen, dass sie nicht wie in einem totalitären System die autark planende Entwerferin alles Tuns in der Kirche ist und sein darf. Sie muss das Bewusstsein in sich wachhalten, dass es ihre Pflicht und nicht nur ihre gnädige Herablassung ist, wenn sie Anregungen von unten entgegennimmt, dass sie nicht von vornherein alle Fäden in der Hand haben muss, dass die höhere, eben charismatische Weisheit auch einmal bei den Untergebenen sein kann und die charismatische Weisheit des Amtes darin bestehen kann, sich solcher Weisheit nicht zu verschließen. Das Amt in der Kirche muss wissen, dass die Pflicht des Untergebenen, ihm gehorsam zu sein, und die Kompetenz der Kompetenz auf Seiten des Amtes, den Untergebenen dem Amt gegenüber weder rechtlos macht, noch eine Garantie dafür ist, dass jede Maßnahme des Amtes im Einzelfall das Richtige und Gottgefällige trifft oder von vornherein davor bewahrt sein müsste, auch geschichtlich sehr katastrophale Entscheidungen und Unterlassungen verantworten zu müssen. Wenn alle beten, wenn jeder über seine eigene charismatische Kargheit und Dürftigkeit vor Gott ein erschrockenes Gewissen hat, wenn jeder bereit ist, die Gabe des Andern zu achten, auch wenn sie nicht seine ist, wenn der Gehorsam den Mut der Selbstverantwortung nicht austreibt und auch nicht umgekehrt der Mut zur eigenen Meinung den Gehorsam, wenn die Entschlossenheit da ist, auch zu radikalen Versuchen, weil man sieht, dass in der äußersten Situation, die unsere ist, mit vorsichtigem Weitermachen im bisherigen Geleise allein nicht mehr bestanden werden kann, dann wäre vielleicht der Raum da, der auch schon wieder Gottes Gnade ist, für die Lebendigkeit des Geistes, der nochmals Gnade Gottes allein ist. Dann brauchten wir nicht zu fürchten, dass wir vor dem Gericht Gottes den Vorwurf hören werden, wir hätten durch Herzensträgheit und Feigheit den Geist ausgelöscht und hätten es noch nicht einmal wahrhaben wollen.